Sterne, weit in die Ferne, gehen meine Träume denn nach Lido, als wir noch ein Pärchen uns wie im Märchen heimlich geliebt. Konnte nichts denken, wollte nur küssen, um dir zu schenken Liebe und Glück. Der Abend am Lido ist längst schon vergangen, stilles Verlangen bleibt nur zurück. Alle sind schnell vergangen, Liebe und Leid verklangen. Immer neue Abenteuer, immer neues Liebesfeuer, brachten nur kurzes Glück, eins nur wünsch ich zurück. Bleibt nur zurück.